Die Teilnehmer des Treffens für Solidarität mit dem koreanischen Volk, das im gemeinsamen Namen des Internationalen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 und des Koreanischen Komitees für Solidarität mit den Völkern der Welt in Pyongyang veranstaltet wurde, richteten am 16. August an den UNO-Generalsekretär einen Brief. Darin hieß es, trotz dem Streben der Menschheit nach Frieden und Sicherheit der Welt und dem gemeinsamen Gedeihen werde die Lage auf der koreanischen Halbinsel mit den Tagen verschlechtert und errege in der Völkergemeinschaft große Besorgnisse. Die Grundursache für die Nichtlösung der Lage auf der koreanischen Halbinsel liege darin, dass in Korea die Einmischung der äußeren Kräfte, die nur ihre eigenen Interessen verfolgen, fortdauere. So wenden die USA von dem friedliebenden Vorschlag Koreas das Gesicht ab und beschäftigen sich weiter mit der anachronistischen, feindseligen Korea-Politik. Die USA und ihre Anhängerkräfte missbrauchen sogar den Namen der UNO weiter, um ihr niederträchtiges Ziel, die Isolierung und Erdrosselung der TVRK zu verwirklichen und die UNO, die die Achtung der souveränen Staaten und die Unparteilichkeit als Pflichtgebot halten solle, halte mit der feindseligen Politik der USA gegen Korea den Schritt. Der Atomtest und der Start von Satelliten und ballistischer Rakete Koreas gehöre zu den unbestreitbaren Rechten der unabhängigen Staaten für den Selbstschutz. Und nirgendwo in der UNO-Charta und in Resolutionen der UNO-Vollversammlung steht der Paragraph, der solchen Schritt als Drohung des internationalen Friedens und Sicherheit bestimme. Die Sanktionsresolutionen des UN-Sicherheitsrates gegen Korea seien gesetzwidrige Fabrikationen, die von bestimmten politischen Zwecken ausgegangen seien. Zum Schluss forderten sie den UNO-Generalsekretär und das UNO-Sekretariat nachhaltig dazu auf, entsprechend der Mission der UNO, die den internationalen Frieden und die Sicherheit und die gemeinsame Entwicklung der Menschheit bezwecke, die Sanktionen über Korea zurückzunehmen.